There are people out there who have become militant, some would say radical, and they're breaking the law because they think you are asleep at the switch of environmental concern, and by the time you wake up, it's going to be too late. Herzlich willkommen bei Sachzwang FM. Heute Teil einer Jugendbewegung sein. Und ich schwimme im größten Wasserklo der Welt. Seid alle nur noch gerne sagen, wenn sie bitte meinen. Sagen auch alle nur noch CO2, wenn sie Kohlendioxid meinen. Doch soll es hier ja gar nicht um die Kritik grassierender Sprachmoden gehen. Schon aber der Frage nachgespürt werden, inwiefern die neue Klimabewegung einer Mode geschuldet ist oder nicht doch einer realen Gefahrenlage. Und diese Problemlage unterlag immer neuen Konjunkturen und hat auch neuen Namen bekommen. Statt von Heimatschutz war später von Naturschutz die Rede. In den 70ern von der Umwelt, in den 80ern von Ökologie, in den 90ern von Öko- und Bioprodukten und im neuen Jahrhundert von Klimaschutz oder gar Klimagerechtigkeit. Neuerdings scheinen sogar grüner Strom und grüner Wasserstoff entdeckt worden zu sein. Über all diese Fragen scheint sich jedenfalls eine neuerliche Jugendbewegung zusammenzufinden, die wie schon lange nicht mehr Massen auf die Straßen treibt. Wer sind diese Leute da draußen und was wollen die hier? Das sind nur einige dieser radikalen Umwelthainis, die um jeden Preis Randale machen wollen. Die sind völlig ungefährlich, Sir. Das ist nicht wahr. Diese Leute haben uns in Indonesien sehr geschadet. Ja. Wir haben heute eine Anzahl von Beiträgen im Programm. Von Autorinnen und Autoren wie Jörn Schulz, Felix Klopotek, Alex Struve, Jan Stich, Georg Seslen, der Initiative Sozialistisches Forum, Paulette Gensler, Peter Grotian, Karl Melchers und der Gruppe Nevermore. Größtenteils aus der Wochenzeitung Jungle World. Soziologen und Journalisten mögen Robert Capa verfluchen, weil er in den 50er Jahren den Begriff der Generation X prägte. Er wird zwar nicht für die in der unmittelbaren Nachkriegszeit, sondern für die zwischen den frühen 60er und den frühen 80er Jahren geborenen Boomers verwendet, aber das X kommt nun mal recht weit hinten im Alphabet. Man hätte etwas mehr Fantasie entwickeln können, aber nein, es folgte Generation Y, die Millennials, und danach selbstverständlich Generation Z. Dass kein Buchstabe mehr übrig ist, passt gut zur Endzeitstimmung. Allerdings könnte man ja wieder mit A, Generation Apokalypse, anfangen. Der analytische Wert der Generationeneinteilung, die in dieser Form ohnehin nur für Europa und Nordamerika relevant sein dürfte, ist begrenzt. Andererseits gibt es tatsächlich klassen- und geschlechterübergreifende Faktoren, die eine Generation prägen. Insbesondere ältere radikale Linke stellen sich nun die Frage, ob die heranwachsende Generation endlich wieder eine ernstzunehmende Jugendbewegung zustande bringt. Erste Einschätzungen waren nicht sehr ermutigend. Die Generation Z sei konservativer, geldorientierter und unternehmerischer als die Millennials, urteilte etwa 2015 Goldman Sachs. aber da dürfte Wunschdenken der Banker im Spiel gewesen sein. Die vermehrte unternehmerische Tätigkeiten wie eBay-Verkäufe mangels Job mit entsprechenden Idealen verwechseln. Nun gibt es ermutigende Anzeichen dafür, dass der Leistungsdruck und die Zumutungen des Arbeitslebens in Frage gestellt werden. Generation Z geht sogar auf die Straße. In einer historisch einmaligen Situation. Das kapitalistische Glücksversprechen war schon für die Millennials nicht mehr das, was es einmal war. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Selbstoptimierungszwang sollten sie als individuelle Freiheit feiern. Für die Generation Z gibt es ein Katastrophenversprechen, das, anders als das kapitalistische Glücksversprechen, eine solide wissenschaftliche Grundlage hat. Manches mag an die 80er Jahre erinnern, aber der Atomkrieg war eine Gefahr, keine Gewissheit. Und als bloße Gefahr erzeugte sie wenigstens eine morbid-romantische Stimmung, wie sie die Punkband PVC besang. Hold the hand of last night's lover, smoke your last cigarette, you're not gonna have another. Dann der große Knall und a shadow on the wall is all that's left of you. Da kommt der Klimawandel nicht mit. Das ist ein Problem, denn jede Bewegung bedarf einer öffentlichen Protestkultur und mehr noch einer Haltung zum Leben und im Leben. Es muss ja nicht live fast, 'cause it won't last sein, wie Blondie sang. Aber das Thema Klimaschutz drängt die Bewegung, solange es nicht um die gesellschaftliche Kontrolle der Produktionsmittel, sondern um individuelles Konsumverhalten geht, in eine unerfreulich puritanische Richtung. Alles spricht dafür, dass die Wahlerfolge der Grünen, selbst in Ostdeutschland, sie wurden bei der Europawahl stärkste Partei in Rostock, Potsdam und Leipzig, keine vorübergehende Erscheinung sind, sondern auf eine stabile Basis verweisen. In den Großstädten, darunter 9 der 10 größten Städte Deutschlands, haben die Grünen gewonnen. Sie vereinen die meisten Erstwählerstimmen auf sich und liegen auch in der Wählergruppe bis 44 Jahre vorne. Das ist keine Umverteilung im linken Lager, denn die Grünen verstehen sich gar nicht als links, sondern als Partei der Inhalte. Klima- und Ernährungspolitik, Inklusion, offene Einwanderungspolitik, Feminismus, was eben gerade anliegt. Mit welchen Koalitionspartnern sie diese Inhalte verwirklichen wollen, halten sie offen. Für die Linke, die gleichnamige Partei wie das gesellschaftliche Milieu, ist das denkbar schlecht. Nicht nur, weil sie, im Gegensatz zu den meisten Erstwählern, die Geschichte der Grünen sehr gut kennt, in der politische Grundsätze zuverlässig der Staatsräson und dem Machterhalt geopfert wurden. Die verbliebenen Inhalte der Grünen sind zudem nicht mit einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive verknüpft. Wären sie es, müssten die Grünen ihrer eigenen Wählerschaft erhebliche Einschränkungen aufbürden. Eine radikale Klimapolitik etwa implizierte eine radikale Kritik der Mobilität. Sie bedeutete die Zerschlagung der Automobilindustrie, einen grundlegenden Ausbau des öffentlichen Sektors, schließlich eine neue Perspektive für eine postindustrialisierte Gesellschaft, in der weit mehr vergesellschaftet wäre als bloß der Wohnraum. Welcher grüne Spitzenpolitiker wagte das auszusprechen? Es bedeutete das sofortige Karriereende. Die Zauberformel der Grünen lautet, gesellschaftliche Fragen auf die Größe von Inhalten, also einzelne Sachfragen einzudampfen. Sie reagieren äußerst pragmatisch auf Krisen, die eigentlich nur im Weltmaßstab zu lösen wären. Dieser Pragmatismus wird von jungen Klima- und Umweltaktivisten begierig aufgegriffen, denn ihr Protest ist bislang noch eine Mischung aus Naivität und Existenzialismus. Naiv ist das Aufbegehren, weil die jungen Leute ihre Forderungen brav an die Politik richten und bereit sind, ihre Interessen abzutreten. Dagegen steht ihr Existenzialismus, denn sie bestehen bemerkenswert hartnäckig auf der Dringlichkeit ihrer Forderungen. Der Pragmatismus der Grünen ist die Rationalisierung dieses noch sehr emotionalen Protestes. Die Partei kommt unideologisch daher, ohne komplizierten Überbau. Sie verspricht klare Lösungen, die den hedonistischen Lebensstil der Jugend nicht in Frage stellen. Die Jugendlichen, die auf die Straße gehen, sind es gewohnt, etwas zu fordern und dabei auf nachdenkliche, liberale, auch großzügige Erwachsene zu stoßen, die schließlich nachgeben. Noch die erfrischende Kritik, die der Influencer Rezo an der CDU geübt hat, folgt diesem Muster. Was wird aus den Protesten, wenn in den kommenden Jahren eine wirtschaftliche Rezession einsetzen wird? Werden diese jungen Leute sich radikalisieren und das heißt vor allem sich von der Politik entkoppeln und autonom agieren? There are people out there who have become militant, some would say radical, and they're breaking the law because they think you are asleep at the switch of environmental concern, and by the time you wake up, it's going to be too late. Verlockend, die jungen Klimaaktivisten als ein neues revolutionäres Subjekt zu beschwören. Zeichnen sich diese politisierten Schüler, Influencer und NGOs nicht durch radikale Ansichten und die Fähigkeit zur Massenmobilisierung aus? Ist es nicht der nackte Kampf um die eigenen Existenzbedingungen, der sie dazu bringt, die Wahrheit der Gesellschaft zu verkörpern? Damit hätten die Klimaaktivisten das Proletariat beerbt, dessen politische Artikulation Mitte des 19. Jahrhunderts als Schreckgespenst von der bürgerlichen Reaktion an die Wand gemalt wurde. Im Gegensatz dazu hat die junge Klimabewegung kein so richtig erschreckendes oder gar klassenkämpferisches Potenzial. Sie dient lediglich als Hassobjekt der Rechten und ist dem Kapital sicherlich ein Dorn im Auge, aber unter dem Strich doch zu sehr Bestandteil der bürgerlichen Gesellschaft, um offen von deren Stützen angegriffen zu werden. Das erwachende politische Bewusstsein der Generation Z erfährt von der liberalen Mitte bis zur Linken viel Zuspruch und wird vor allem zur Projektionsfläche. Das reicht von der Hoffnung, in dieser Bewegung werde eine fehlende Generation Linksradikaler heranwachsen, bis zu der romantischen Vorstellung, dass nur diese jungen und unbefangenen Schüler noch in der Lage seien, eine so radikale Position zu vertreten, weil einzig sie nicht schon vollends in den Verhältnissen feststeckten. Solche Fantasien verleiten dazu, sich mit den berechtigten Anliegen der jungen Leute zu solidarisieren, zumindest rhetorisch und freilich ohne dem Taten folgen lassen zu müssen. Aus Sicht der Klimaaktivisten ergibt sich damit eine gute Möglichkeit, um politischen Druck aufzubauen. Wenn man davon spricht, die jungen Menschen würden Verantwortung übernehmen, meint dies aber zuerst, dass sie die politischen Entscheidungsträger an ihre Verantwortung erinnern. Tagebaubesetzungen im Rheinischen Revier und Großdemonstrationen in Aachen generieren mediale Aufmerksamkeit. Das ist nicht zu verachten, zumal kaum eine linksradikale Politikform der jüngeren Vergangenheit, von Blockupy bis G20-Protest, mehr als das anzubieten hatte. Aber dieses symbolpolitische Vorgehen gerät in Widerspruch zur selbsterklärten Radikalität und damit zur Ernsthaftigkeit des Anliegens selbst. Dies deutet auf eines der bestimmenden Merkmale der Bewegung hin. Die neue Radikalität in den Forderungen und dem Umfang des politischen Protests geht einher mit absoluter Zahmheit und reformistischer Angepasstheit. Dem Anspruch nach geht es ihnen um nicht weniger als eine drohende Klimakatastrophe zu verhindern. Allerdings stehen dafür kaum andere Ideen und Mittel zur Verfügung als ein bisschen staatliche Intervention, wie etwa eine CO2-Steuer oder Emissionshandel. den Widerspruch zwischen radikalem Image und realpolitischen Forderungen auszuhalten, darf es explizit keine ideologischen Grundlagen geben. Aber nicht einfach nur im Sinne des fadenscheinigen Bekenntnisses, weder links noch rechts zu sein, sondern als die tatsächliche Abwesenheit einer kohärenten Position oder Sichtweise. Statt einer notwendig komplizierten Analyse grassiert der Bezug auf die scheinbar unmittelbaren Wahrheiten und Einsichten, wie etwa eine angeblich bevorstehende Apokalypse. Jemand wie der Influencer Rezo, der mit seinem Video »Die Zerstörung der CDU« kurz vor den Europawahlen bekannt wurde, ist weder Marxist, noch rechter Sozialdemokrat, noch bürgerlicher Apologet. Er fühlt sich stattdessen in der ehrenvollen Rolle desjenigen, der sagt, was ist. Während Politiker und Medien, die Dinge anders sagen und in anderer Form aussprechen würden, wie Rezo bemängelte, müsse man einfach ein bisschen menschlicher und klarer werden in der Sprache. Die Eindeutigkeit, die sich für Rezo aus seiner Zahlen- und Faktensammlung ergibt, wird eben seiner Meinung nach mutwillig nicht klar kommuniziert oder besetzt. Aus dem positivistischen Video Rezos spricht nicht nur eine tiefe Unzufriedenheit mit allen Denkangeboten der Gegenwart, die Zustimmung zu den Grünen zählt nicht, da diese ja gerade die Rückgrat und Positionslosigkeit zum Prinzip erhoben haben, sondern aus seinen Tiraden spricht vor allem das Desinteresse, sich damit überhaupt noch auseinanderzusetzen. Die Zerstörung der CDU ist keine inhaltliche Auseinandersetzung. Es ist die Ansage, dass jene Partei ab jetzt nichts mehr zu melden hat. Das hat einen rotzigen oder gar subversiven Charme, geht aber mit fundamentaler Theorielosigkeit einher. Mit Theorie ist dabei die Fähigkeit gemeint, Zusammenhänge und Ursachen zu bestimmen, also genau nicht nur vor dem Unmittelbaren zu stehen, sondern die Grenzen des Bestehenden zu erkennen, um sie überwinden zu können. Fridays for Future oder Extinction Rebellion, ebenso wie politisierte Influencer, scheinen sich gar keinen Begriff machen zu müssen von Kapitalismus, Krise oder eben von Gesellschaft. Es ist ja auch müßig, sich in Grundlagenforschung zu verzetteln, wo doch der Handlungsbedarf so akut zu sein scheint. Diese Stärke der Unbefangenheit und sympathischen Naivität, mit keiner der altgedienten Denkrichtungen etwas gemein haben zu müssen, verkehrt sich schnell dazu, einfach nur nicht zu wissen, was man mit diesen doch gemein haben könnte. Ohne Theorie kann jedes noch so radikale Auftreten dem Bestehenden einverleibt werden. Wie man gute Noten in der Schule schreibt, so streikt man jetzt für das Klima, weil man sich um seine Zukunft kümmern muss. Eine Zukunft, in der auch nur das Immergleiche passiert. Die Theorielosigkeit der Generation Z bedeutet nicht, dass diese über keinerlei theoretische Annahmen zu Umwelt, Politik, Wirtschaft und verschiedenste Zusammenhänge zwischen diesen verfügte. Von der Demo-Parole System Change statt Climate Change bis zu Rezos Abrechnung reicht das Angebot an theoretischen Versatzstücken. Was unbegriffen bleibt, ist der Zusammenhang zwischen diesen Denkangeboten des Klimaaktivismus, der kapitalistischen Ökonomie und der liberalen Demokratie und Kultur als einem gesellschaftlichen Verhältnis. Dafür braucht es Gesellschaftstheorie. Angesichts dessen ist es gerechtfertigt, die gegenwärtigen Klimaproteste für ihre gesellschaftstheoretische Blindheit zu kritisieren. Denn es scheint absehbar, dass die Diagnose der globalen Klimakatastrophe nicht zur Überwindung derjenigen Verhältnisse beitragen wird, die ihr zugrunde liegen. Das Problem der Theorielosigkeit zeigt sich als Harmlosigkeit der Aktivisten und als Zynismus ihrer Kritiker. Statt sich aber im Zynismus einzurichten, sollte die Kritik an der Gedanken- und Handlungsform des Klimaaktivismus dazu anhalten, die gesellschaftstheoretische Herausforderung, die ungelöst bleibt, anzunehmen. Denn so wie sich die Falschheit des Aktivismus an seiner theoretischen Unzulänglichkeit zeigt, misst sich wiederum die Richtigkeit theoretischer Kritik ausschließlich daran, ob sie dazu taugt, ihren Gegenstand zu verändern. In den frühen 60er Jahren war der Adorno-Schüler Alfred Schmidt noch ein Exot, als er den Marxismus, der damals in den verschiedenen Formen des Realsozialismus scheinbar in der halben Welt regierte, mit der wiedererwachten Strömung der Ökologie in Verbindung brachte. Inzwischen hat sich dieses Kräfteverhältnis umgedreht. Marxisten gibt es immer weniger, Ökos immer mehr. Trotz des offensichtlich hohen Stellenwerts von ökologischen Themen sind die praktischen Ergebnisse beim Klimaschutz bisher allerdings ernüchternd. Private Initiativen für Photovoltaikanlagen und gegen Plastikstrohhalme können nicht darüber hinwegtäuschen, dass auf staatlicher Ebene keine angemessenen Anstrengungen unternommen werden. Der jeweils jüngste Bericht des Weltklimarats zeigt die Regierungen in keinem guten Licht. In Europa fallen neue Hitzerekorde und an der Grenze zur Arktis gibt es die bisher schlimmsten Tundrabrände der Geschichte. Und so wächst neben dem Wunsch nach einem ökologischen Umbau auch die Angst vor dessen Scheitern. Der australische Think Tank Breakthrough National Center for Climate Restoration hat 2019 den Worst Case des Klimawandels prognostiziert. Demnach könnten bis 2050 über 1 Milliarde Menschen zur Flucht gezwungen werden, weil ihre Wohnorte unbewohnbar werden. Im Windschatten solch dunkler Krisenprognosen gedeihen auch neurechte Ideologien. Die Warnung vor einem nahenden Untergang nährt die Vorstellung vor Doomsday-Preppers. Diese legen Lebensmittellager an, verstecken Waffen, bauen Bunker und trainieren das Überleben in einer Welt ohne Leitungswasser, ohne Strom und ohne ein staatliches Gewaltmonopol. Mitglieder der Prepper-Gruppe Nordkreuz sollen sogar geplant haben, politische Gegner zu töten. Rechtsextreme Verschwörungsideologien und libertärer Antihumanismus sind in dieser Szene weit verbreitet. Das Weltbild der Prepper erinnert oft an Mad Max-Filme. Jeder wird für sich selbst kämpfen müssen. Deshalb halten sie die genauen Standorte ihrer Lager auch geheim. Silicon Valley-Libertäre, die Landgüter in Neuseeland aufbauen, glauben ebenso an den kommenden Untergang wie mecklenburgische Polizisten, die Ravioli-Dosen und Munition in der Garage horten. Besonders aufgefallen sind Space Preppers wie Elon Musk und Jeff Bezos. Beide investieren in die private Raumfahrt mit dem expliziten Ziel, andere Planeten zu kolonisieren, bevor unserer kollabiert. Mit Blick auf die ökologische Krise klingen solche apokalyptischen Szenarien nicht mehr gänzlich unwahrscheinlich. Fachleute sind uneinig darüber, ob heutige Flüchtlingsbewegungen bereits eine Folge des Klimawandels sind. Sicher ist aber, dass die weitere Verschärfung der Klimakrise zu Fluchtbewegungen führen wird. Insbesondere aufgrund von Wasserknappheit käme es zu Ernährungskrisen, Konflikten und Migration. Etwas Rätselhaftes, Unaufgeklärtes steckt schon in den Bildern dieses Mädchens mit den Zöpfen, mit dem etwas verhärteten und zugleich sanft ironischen Lächeln und dem entschlossenen Blick. Als wäre etwas aus Bullabü herausgeschleudert worden, das den großen Verrat der Erwachsenenwelt am Bullabü-Versprechen anklagt. Als wäre der eingesperrte und korrumpierte Traum vom Kinderglück nun als politisch-moralisches Gespenst auferstanden. Und als hätte Unschuld sich paradoxerweise in Macht verwandelt. Jetzt will ein 20- und noch was-Jähriger in Süditalien zum Beispiel, dass wir alle Greta Thunberg werden und hängt sich blonde Zöpfe an den Kopf zur Demonstration mit dem entsprechenden Pappschild. Alle Medien berichten von Greta und bekommen doch keine kohärente Geschichte zusammen. Es ist das Bild einer Bewegung geworden, nicht obwohl, sondern gerade weil es nicht vollständig den Erwartungen an das Gesicht einer Jugendbewegung im Jahr 2019 entspricht. Sehen Jugendliche nicht aus wie Slacker oder Rapper, wie Skater, Influencer und Follower, wie auf der Suche nach stylischen Selfies in Smartphones versunken Oder andererseits, wie künftige Opernballbesucher, wie junge Union-Karrieristen und Friseurobjekte oder wenigstens wie militante Tierschützer und Graswurzelnestler, Punks und Rastas, wie Fischisten, Outdoor-Modelle, Ponyhof-Schickeria, wie Fuck You Goethe, World of Warcraft, Silicon Valley, Kampfsport-Aficionados, Starbucks oder überhaupt wie irgendwas. Sind wir nicht verdammt nochmal gewöhnt, dass sich die Impulse blitzrasch in ihren Bildern erschöpfen? Das passt nicht ganz in diese Geschichte. Die von Greta Thunberg initiierten Schulstreiks für das Klima sind inzwischen zur globalen Bewegung Fridays for Future gewachsen. Mit den Schulstreiks wollte sie zunächst erreichen, dass Schweden das Übereinkommen von Paris einhält. So konkret war das schon immer. Dann weitete sich die Sache aus. Nicht zuletzt durch das Bild Gretas, das verbreitet wird, das tapfere und zornige Mädchen mit den Zöpfen, das eine Welt patriarchaler, ökonomischer, politischer und medialer Macht herausfordert, das es bis zur wohlwollenden Darstellung auf einem Figurenwagen des Kölner Karnevalszugs bringt. Das Bild, das ganz im Gegensatz zu den zahllosen, mehr oder weniger fotogenen, narrativen und funktionablen Bildern der engagierten Promis den Blick der alten weißen Männer irritiert, und das zugleich in die Mitte der populären Ikonografie dringt. Gewiss ist das alles nicht zufällig entstanden. Natürlich ist Greta Thunberg den Umgang mit der Öffentlichkeit von Kindheit an gewöhnt. Sie ist die ältere von zwei Töchtern der Opernsängerin Malena Ernmann und des Schauspielers Svante Thunberg. Zusammen haben die Ehepartner das Buch »Szenen aus dem Herzen« veröffentlicht, indem sie über den Autismus und andere neuropsychiatrische Diagnosen der Töchter sprechen und darüber, wie die Klimakrise eine Familienkrise verursacht hat und auch darüber, wie das Engagement eine Familie auch wieder zusammenbringt. The preparation for a dive is always a tense time. Eine Gegenerzählung zu der verbreiteten Legende, junge Menschen mit Autismus oder dem Asperger-Syndrom seien vor allem leichte Beute für die IT-Branche und könnten von der Herrschaft der alten weißen Männer in Dienst genommen werden, wie einst der Rain Man von seinem geschäftstüchtigen Bruder. Die Probleme mit den sozialen Tauschsignalen, die Schwierigkeit mit den emotionalen Signalen, die gern als Metapher für die soziophobe Wirklichkeit des Neoliberalismus verwendet wurden, kehren sich ins moralische Gegenteil. Nach Greta Thunbergs Auftritten bei Konferenzen und Empfängen, bei denen sie das Anliegen der Fridays for Future Bewegung ohne diplomatische Verklausulierungen und ohne medienkonventionelle Inszenierungen vorbrachte, nach diesen Auftritten häuften sich die gehässigen, diskreditierenden Kommentare im Internet. Man sagt, sie stammen hauptsächlich von rechten Männern, was sowohl die Sprechweisen als auch die Motive nahelegen. Weiblich, jung, psycho, natürlich ferngesteuert und medial missbraucht. Die Hysterie, mit der die Reaktionen vorgetragen werden, mag darauf schließen lassen, dass da eben das gewohnte Feind- und Hassbild gar nicht so leicht zu konstruieren ist und dass vielleicht eine Konkurrenz entsteht, wo Politik wieder mit Emotion und Dramatik besetzt werden kann. Hier könnte, wer weiß, dem negativen Charisma der Rechtspopulisten ein positives Gegenbild erwachsen. So ganz allein ist dieses Bild freilich gar nicht. Die etwa gleichaltrige Sängerin Billie Eilish wird in der Zeitschrift Musik Express als Greta Thunberg der Popmusik charakterisiert. Sie ist ein Popstar, der sich um traditionelle Rollen und Genres nicht kümmert, über die sozialen Medien bekannt wurde, mit mehreren Milliarden Streams und einer Fama, die auch in die traditionellen Medien strahlt. Entscheidend jedoch ist bei ihren und etlichen berühmten Künstlerinnen und Aktivistinnen dieser Generation, dass sie die Diskurs- und Popgeschichte und ihre Fallen schlicht ignorieren und sich der medialen Produktionsmittel bedienen, ohne taktische Rückkopplungen und semantischen Unterbau. Man stellt sich hin und sagt es, macht es, singt es. Weder stilisiert wie zu einer Castingshow der Scripted Reality, noch in beständiger Sorge um Authentizität und Selbstreflexion. Da liegt ein kommender Generationenbruch in der Luft, der nicht allein eine alte, verknöcherte, reiche Elite betrifft, sondern auch die Erben von Pop und Politik, die gelernt haben, vorsichtig, kompromissbereit, antitheatralisch, postheroisch, ironisch und schizophren mit ihren Erkenntnissen und Interessen umzugehen. Dem Entsetzen der Reaktion steht da ein postliberales Kopfschütteln gegenüber. Wie naiv. Ist es das? Als Greta Thunberg vor der UN-Klimakonferenz in Katowice sprach, war sie 15 Jahre alt und machte die Fronten klar. Ihr seid nicht erwachsen genug, es zu sagen, wie es ist. Sogar diese Bürde überlasst ihr uns Kindern. Das ist zugleich widersinnig und wahrhaftig, denn mit einer solchen Erkenntnis allein ist das Ende jeder Art von Kindheit besiegelt. Kinder und Kindheit sind damit aus dem mythisch-familiären Zusammenhang herausgenommen und als politisches Subjekt in eigenes Recht gestellt. Erwachsene und Erwachsenheit als vakantes Terrain gedeutet. Es ist diese Mischung aus einer kindlichen Naivität, die sich erst einmal nicht um Machbarkeit, Diplomatie und Allianzen kümmert, und einer Radikalität, welche ansonsten in den Mainstream keinen Weg mehr findet, außer im Zuge gewaltsamer Auseinandersetzungen. Und diese Mischung verhilft der ökologischen Idee zu neuer Dringlichkeit und negiert den allfälligen zähen Energieverlust von Opposition und Kritik. Interessanterweise ähnelt Billie Eilish Greta Thunberg auch darin, eine Maske des kühlen Trotzes zu tragen, hinter der Schmerz und Emotion verborgen sind. Sie bezeichnet sich als stoisch und sagt: Ich zeige fast nie Gefühle. Greta Thunberg tritt mit einer ähnlichen Mimik auf. Sie verzieht, wie man so sagt, keine Miene, wenn sie ihre Vorwürfe vorträgt. Sie ist mehr Blick als Bild. Das Charisma dieser jungen Menschen unterscheidet sich von dem der vorherigen Generation, die gerade durch Gefühlsausbrüche wirkte und durch Lautstärke. Billie Eilish betont stets die Elemente der Stille in ihrer Musik. Und Greta Thunberg schreit nicht bei ihren Aussagen, die sozusagen keinen Weg zu einer billigen Versöhnung offen lassen. Es ist der Auftritt von Menschen, die behaupten, dass eine Grenze überschritten ist. Daher kann es nicht mehr darum gehen, zu gefallen, weder in der äußeren Erscheinung noch in dem, was man sagt oder musiziert. Die Grenzen sind ohnehin fließend. Sie treten gegen das an, was Mark Fischer den kapitalistischen Realismus genannt hat. Ein Spiel mit der Unveränderbarkeit und der Unabwendbarkeit, mit der Überlebenskorruption oder apokalyptischer Frivolität. Die Vorgaben der Aufmerksamkeitsökonomie und des Marketing laufen hier ins Leere. Weder Billie Eilish noch Greta Thunberg sind Rollenmodelle. Ihre Fans sehen nicht so aus wie sie, auch wenn, wie erwähnt, Zeichen adaptiert werden, sei es bei der Demonstration oder beim Karnevalszug. Der charismatische Hunger wird auf besondere Menschen übertragen, die klarmachen, dass sie nicht posen. Die Angst vor der Veralltäglichung des Charisma, von der Max Weber sprach, ist hier sozusagen schon von vornherein abgeblockt. Alltägliches kann charismatisch werden in einer Welt, die aus Tauschprozessen des sozialen Posing besteht. Das Charisma bringt freilich immer auch einen Ausschluss mit sich. Die Begeisterung für Greta Thunberg bleibt vielen ein Rätsel. eben weil sie nicht nur aus einer Geschichte des Protestes, sondern auch aus einer Popgeschichte heraustritt. Die Erwachsenen dieser Zeit glauben zu wissen, wie ein Star entsteht, wie man prominent wird. Sie verwechseln ihr eigenes Vergnügen an Trash-Ereignissen im analogen Fernsehen mit einem Wissen um das dekadente Endstadium des Entertainment und der Jugendkulturen. Selbst Heroen des Normalen, wie Kurt Cobain, Beck oder No Name, sind noch Echos des klassischen Rebel Hero. An Greta Thunberg und Billie Eilish aber ist nichts von einer Opferpose. Sie sind eher Propheten als Märtyrer. Dass ihre Aussagen allgemeiner, moralischer und ästhetischer Art sind, ändert nichts an ihrer Unerbittlichkeit. Zur politischen Konkretion treiben es die Gegner, die man durch solche Direktheit zur Selbstaussage zwingt, schon selbst. Ich bin fassungslos, dass Schulschwänzen heilig gesprochen wird, sagte Christian Lindner von der FDP. Besser hätte er nicht ausdrücken können, gegen wen oder was sich die Rebellion der charismatischen Unschuld richtet. Gegen eine Verbindung von wirtschaftlicher, materieller Gier mit einem protestantischen Arbeits- und Disziplinierungsethos. Also genau das, was nach Greta Thunbergs Worten die Welt erst in die Krise geführt hat. Lindners Gesicht zu diesem Ausspruch kann nur ausgesprochen bösartig wirken. Als wäre er der schlecht rasierte, posthipsterige Neoliberalismus-Wolf, der das schwedische Rotkäppchen nur fressen wollen kann. Etwas, das Lindner fassungslos macht, kann nicht ganz schlecht sein. Das rechte Webportal Tichys Einblick etwa, bei dem sich auch Leugner des Klimawandels gern zu Wort melden dürfen, meint, Greta werde von den Medien als Propaganda-Instrument benutzt. Und auch die Wochenzeitung Junge Freiheit sieht mit einem Mal ziemlich alt aus, wenn sie Lindner assistiert. Lindner warnte davor, die Ökologie zu instrumentalisieren, um Wirtschaft und Gesellschaft umzubauen. Als Beispiele nannte er Forderungen, das Auto zu verdrängen, Menschen zu Vegetariern zu machen und Flugreisen zu unterbinden. Eher onkelhaft kommt dagegen der, nun ja, grüne Winfried Kretschmann daher. Einmal die Schule schwänzen, das sei ziviler Ungehorsam, sagt er. Er hat ja noch eine Parteigeschichte im Rücken. Zu einer Dauervoranstaltung dürfe es aber nicht werden. Das bereitet den Boden für die praktische Reaktion. Der Direktor des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums in München drohte in einem Rundbrief mit Verweisen und Bußgeldern für Schüler, die wegen der Proteste schwänzen. München-Bogenhausen, das Viertel der Besserverdienenden, Gewinner, Spekulanten und Gentrifizierungskulturfuzis. Jeder weiß jetzt, was Sache ist, soll der Direktor gesagt haben. Wilhelm Hausenstein kann sich nicht mehr gegen solche Sprache wehren. Überhaupt die Sprache. Das nordrhein-westfälische Schulministerium hat wegen der Fridays for Future Proteste einen Brief an alle Schulen verschickt. Es handelte sich, genauer gesagt, um eine Dienstanweisung zu dauerndem Fernbleiben vom Unterricht. Da geht es um zwangsweise Zuführung und Ordnungswidrigkeitsverfahren, wenn Schüler dauerhaft dem Unterricht fernbleiben. Umgekehrt stellen sich andere Politiker offen auf die Seite der Streikenden. Dazu gehört Angela Merkel ebenso wie eine Vereinigung der Parents for Future. Abgrenzung oder Umarmung? Erst indem sich beide in die Haare kommen, wird die Macht der Unschuld sichtbar. Wer angesichts ihrer von zwangsweiser Zuführung spricht, hat auch den semantischen Spielraum verloren. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet bekannte übrigens freimütig, dass er schon immer gegen Demonstrationen von Jugendlichen gewesen sei, egal ob es um den Frieden oder die Atomkraft ging. Die Maske ist unten. Die Macht der Unschuld und der geradezu zwanghafte Selbstausdruck der Schuldigen bilden eine dialektische Einheit. Greta Thunberg hat das offenbar erkannt und nutzt jede Gelegenheit, aus dem Versuch der Umklammerung eine neue Chance zu entwickeln, wie etwa in Davos, wo die professionellen popkulturellen Gutmenschen und die Wirtschaftsvertreter traut zusammenkamen. Zum Abschluss der Veranstaltung kommt der Moderator auf sie zu, das übliche hohle Appellwort erwartend. Greta greift sich das Mikrofon und setzt das Greta Thunberg-Gesicht auf. Manche Leute sagen, dass die Klimakrise etwas ist, das wir alle erschaffen haben. Doch wenn jeder schuldig ist, ist niemand verantwortlich. Aber es gibt Verantwortliche, Unternehmen und Entscheidungsträger, die genau wussten, welche unbezahlbaren Dinge sie opfern, um unvorstellbaren Reichtum anzuhäufen. Ich glaube, viele von Ihnen, die heute hier sind, gehören zu dieser Gruppe. In Augenblicken wie diesen schlägt die Macht der Unschuld um in die politische Revolte. Das Versprechen dieser ökologischen Jeanne d'Arc besteht gerade darin, dass man sie weder einschüchtern noch kaufen kann, weder propagandistisch missbrauchen noch psychologisch besänftigen. Die Konstruktion des neuen politischen Subjekts ist so widersprüchlich wie notwendig. Zweifellos trägt die Geschichte von Greta Thunberg auch Züge einer heiligen Legende. Sie war knapp 10 Jahre alt, als sie im Unterricht das erste Mal vom Klimawandel erfuhr. Sie konnte, so will es diese Legende weiter, nicht verstehen, warum die Menschen etwas tun, das für sie selbst so gefährlich und schädlich war. Sie las Buch um Buch, verfiel in grüblerische Melancholie und schließlich in eine tiefe Depression. Greta hörte auf zu sprechen, ging nicht mehr aus dem Haus, verweigerte jedes Spiel und aß immer weniger. Ihre Eltern taten etwas Ungewöhnliches. Statt Gretas Probleme als psychische und durch das Asperger-Syndrom verstärkte zu behandeln oder gar behandeln zu lassen, nahmen sie sie ernst. Sie begannen, das eigene Leben nach ökologischen Gesichtspunkten zu verändern. Und sie unterstützten sie dabei, mit ihrem Zorn an die Öffentlichkeit zu gehen. So malte Greta Thunberg im August 2018 jenes Schild, auf dem »Schulstreik für das Klima« stand. Und mit dem die Bewegung des Freitags für die Zukunft begann. Mit dem Schild postierte sie sich vor dem schwedischen Parlament, wo seitdem jeden Freitag demonstriert wird, in der Form des Schulstreiks. Der Versuch der wohlmeinenden Erwachsenen, die Sache wieder in legale und vernünftige Bahnen zu bringen, scheiterte. Die Bewegung war entstanden und sie verlangte von ihrer Gründerin so viel, wie diese umgekehrt von ihr. Die Bewegung betrifft, so rasch ist man da wieder mit Erklärungen bei der Hand, nach Ansicht der Kommentatoren eine Generation Z, eine, die sich im Gegensatz zu ihren Vorläufern wieder mehr Sorgen um die Welt als Ganzes als um das eigene Davonkommen und Vorankommen macht. Zum Teil ist das ein Privileg. Fridays for Future ist gewiss eher eine Sache von Mittelschicht-Kids aus mehr oder weniger gesicherten Verhältnissen und mit nicht den schlechtesten Lebenschancen. Zum Teil aber auch ein Protest gegen diese Privilegien selbst. Es ist, was diese dynamische und stabilisierende Klasse im Kern immer zu fürchten und manchmal zu ersehnen hat. Der Aufstand der eigenen Kinder. Es ist nicht nur ein Aufstand der Unschuldigen gegen die Schuldigen, sondern vielmehr auch ein Aufstand dagegen, mitschuldig zu werden. Das Politische und das Persönliche sind in solchen Aufständen immer sehr eng miteinander verbunden, auf der einen wie auf der anderen Seite des Konflikts. Kind und Kindlichkeit sind dabei natürlich auch Codes und Chiffren. Die damals 16-jährige Greta Thunberg, die durch ihre Körpergröße, ihre Frisur und ihr Auftreten jünger wirkt, als sie ist, übernimmt diesen Code viel zu fundamental, als dass dies einfach taktische Erscheinung wäre. Sie personifiziert das Paradoxon des Kindes mit politischem Bewusstsein. Und zweites Paradoxon, sie setzt die Macht der Unschuld, von der sich Religion, Soziologie und Kunst immer wieder fasziniert zeigen, selbstbewusst ein. Um in diesen Widersprüchen zu agieren, muss man vielleicht ein solches inneres und äußeres Dispositiv aufweisen wie sie. Greta Thunberg begegnet heute Christine Lagarde und morgen dem Papst. Diese Begegnungen haben auch etwas unglaublich Komisches an sich. Die Proportionen, wie die Worte, stimmen nicht. Es begegnen sich verschiedene Codes, die voneinander profitieren wollen, ohne einander zu verstehen. Es bleibt die Konsequenz des eigenen Dings. Greta zwingt zuerst die eigene Familie, dann einen Teil der Welt dazu, nur zum Beispiel sich vegan zu ernähren und auf Reisen mit dem Flugzeug zu verzichten. Es ist vielleicht ein Wesen dieser Bewegung, entstanden aus einer sehr persönlichen Heils- und Befreiungsgeschichte, dass immer wieder Grenzen der Zumutung überschritten werden. Für die Anhänger der Fridays for Future-Bewegung kann es durchaus gefährlich werden, nicht bloß für jene, die durch den Schulstreik möglicherweise einen Karriereschritt verpassen oder Zoff in der Familie bekommen, wenn sie Objekte für Ordnungswidrigkeitsverfahren werden, sondern durchaus drastisch, etwa für die Demonstranten in Hongkong oder in London. Das Imperium schlägt immer zurück, auch gegen die Macht der Unschuld. Unbesiegbar ist es nicht. Hippies, die den Planeten retten. Sieh dir doch diese Trottel bloß mal an. Sie haben sich tatsächlich freiwillig zu diesem ganzen Mist gemeldet. Seit jeher waren apokalyptische Bewegungen rücksichtslos und brutal gegenüber den Einzelnen. Nicht nur, dass eine Endzeit die Regeln der Gegenwart aufhebt. Angesichts des vermeintlich bedrohten Ganzen zählt einzig entschlossenes Handeln. Und nur, wer sich in seiner Entschlossenheit gegenüber allen anderen hervortut, ist von Bedeutung. Und dann eben nicht mehr als Einzelner, sondern als Teil des kollektiven Wir, das in Zukunft gerettet werden soll. Als dumm und borniert, eben rückschrittlich, potenziell immer auch als Verräter an der Zukunft aller gilt, wer sich dabei mit der Abwägung von Interessen oder der Rücksicht auf Einzelne aufhält. Es gibt keine Grauzonen, wenn es ums Überleben geht, so Greta Thunberg. Das ist die Quintessenz einer Moral, welche die Fans von Greta Thunberg mit denen der Filme Roland Emmerichs teilen. Und wer möchte schon einer der unzähligen anonymen Statisten sein, die, den weisen Befehlen des Hauptdarstellers nicht folgend, namenlos am Wegesrand ihr trauriges Schicksal erleiden müssen? Dass den Klimaaktivisten dabei inzwischen auf breiter Front zugejubelt wird, ist der Vaterstolz der Republik. Die Zöglinge haben gut verstanden, dass die Opferbereitschaft des Einzelnen Voraussetzung für das Fortbestehen des Allgemeinen ist. In ihrer Verklärung zur natürlichsten und selbstverständlichsten Sache der Welt erweist sich der Klimaaktivismus als Einfühlung in die Form des Staates. Dass die Bedrohung nicht der abstrakten und partikularen falschen Allgemeinheit des Staates, sondern der nicht minder abstrakten, aber scheinbar universellen Allgemeinheit der Zukunft schlechthin gelten soll, vergrößert nur den Appell an das eigene Herrschaftspersonal, endlich entschlossen zu handeln und zugleich die Legitimität, dabei rücksichtslos vorzugehen. dass die kommende Klimaapokalypse mit dem Verweis auf unumstößliche Fakten anstelle der Eschatologie prognostiziert wird, ändert nichts an der Logik, dass, wo sie unmittelbar bevorsteht, zu ihrer Abwendung praktisch alles erlaubt ist. Obwohl die Fridays for Future-Bewegung von fast allen Seiten Bewunderung und Applaus erhält, beklagen ihre Protagonisten, die Erwachsenen nehmen sie und die Dramatik der Situation nicht ernst. Das mag auch daran liegen, dass es schwerfällt zu glauben, die protestierenden Jugendlichen und ihre erwachsenen Unterstützer würden ihre eigenen apokalyptischen Visionen mit der Klimakatastrophe stünde das Ende der Welt unmittelbar bevor, ernsthaft selbst glauben. Wie lächerlich wäre es doch, einmal pro Woche während der Schulzeit demonstrieren zu gehen, dafür allerdings bloß nicht sanktioniert, sondern für das Engagement gelobt werden zu wollen, stünde die Apokalypse tatsächlich unmittelbar bevor. Dabei wird die kommende Apokalypse nur selten und von wenigen Autoren in vollen Farben ausgemalt. Bei den Fridays for Future kommt sie geradezu auffallend abstrakt daher. Warum sollen wir für eine Zukunft lernen, die es schon bald nicht mehr geben wird, wenn niemand irgendetwas unternimmt, um diese Zukunft zu retten? Heißt es bei Greta Thunberg. Und auch die hierzulande eben for Future demonstrierenden Schüler beklagen nicht weniger, als dass man ihnen die Zukunft klaut. Für eine Bewegung, die aus der Ökologie- und Naturschutzbewegung kommt, ist sogar bemerkenswert wenig von Natur oder Ökosystemen die Rede. Hier rächt sich die historische Bewusstlosigkeit, die sich darin zeigt, dass eine in den vergangenen Jahrzehnten diskutierte Gesellschaftskritik, wie falsch auch immer sie gewesen sein mag, ignoriert wird. Man verfällt auf die am eigenen Ich ausgerichtete Unmittelbarkeit und hantiert mit lauen Wohlfühlbegriffen wie Gerechtigkeit ohne inhaltliche Reflexion. So spielen nicht nur Überlegungen, etwa zum Verhältnis zur Natur, überhaupt keine Rolle, auch geht es in ihr nicht um die Frage nach Art und Weise der Zukunft oder gar eines guten Lebens. Vielmehr reduziert sich die gegenwärtige Klimaschutzbewegung geradezu darauf, die Zukunft überhaupt retten zu wollen, wahlweise auch das Klima, den Planeten oder die Welt. Wenn es um die schiere Existenz geht, fragt nicht nach Qualität menschlichen Lebens. Hauptsache, das Leben geht weiter. Das ist so zermürbend und trostlos wie der Fachjargon der Naturwissenschaft, den die Bewegung bemüht, und ebenso geistlos und gnadenlos wie der Verweis auf deren Experten, nicht mehr als Apparatschicks, denen sie bedingungslos bereit sind, sich unterzuordnen. Die Bewegung spiegelt sich selbst in der Natur, der Gewalt angetan wird, doch nicht die Herrschaft über diese eigene Natur ist Gegenstand der Kritik, sondern die Herrschaft über die Natur soll dahingehend optimiert werden, dass sie endlich nachhaltig werde. Sie veredelt den Prozess der Ausbeutung, auf dass er ewig wäre. Könnte das Kapital sprechen, es würde eben danach rufen, denn Zukunft existiert für das Kapital nur als Zukunft von Verwertung. Nicht anders die Fridays for Future Bewegung, die Zukunft nur als Überleben, nicht als die einer befreiten Gattung denken kann. So plausibel der durch industriellen CO2-Ausstoß bedingte Treibhauseffekt als Erklärung für den Anstieg der Durchschnittstemperaturen auch sein mag und so vernünftig die Einsparung von CO2 auch wäre, die Angabe konkreter Gradziele für die weltweite Durchschnittstemperatur, bei deren Nichterreichen die Apokalypse unvermeidlich würde, zeugt von einem auf restlose Berechen- und Beherrschbarkeit gemünzten Naturverständnis wie von einer völligen Abstraktion von den politökonomischen Verhältnissen. Dass die Klimaschutzbewegung mit der Herrschaft durchaus die Gleichgültigkeit gegenüber dem konkreten individuellen Leid teilt, zeigt sich auch darin, dass sie zwar permanent eine dramatische Zunahme von Klimaflüchtlingen prognostiziert, während die bereits gegenwärtig im Mittelmeer ertrinkenden oder in Nordafrika unter grauenvollen Bedingungen kasernierten, aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen fliehenden ebenso Anathema sind, wie die politischen Verhältnisse, wegen derer Menschen fliehen oder mit denen sie auf ihrer Flucht konfrontiert sind. Und das eben ist kein Zufall, weil sich das Politikverständnis der Klimaschutzbewegung wesentlich darauf reduziert, dass die Politik endlich auf die Experten zu hören habe. In merkwürdigem Kontrast zum endzeitlichen Bedrohungsszenario steht dabei die mittlerweile in Ober- und Mittelschichten zum allgemeinen gesunden Menschenverstand gewordene Konsumethik. Ein jeder könne die Welt ein klein wenig retten, indem er seinen individuellen Verbrauch ein bisschen klimafreundlicher gestaltet, so als ob im Kapitalismus tatsächlich nach Bedarf produziert werden würde. Dabei führt auch der massenhafte private Verzicht auf bestimmte Konsumgüter kurzfristig nur zur Zunahme von deren Überproduktion und zu sinkenden Preisen. Im Kapitalismus wird aber nicht nach Bedarf produziert, sondern für ein Angebot wird ein Bedarf erst gesellschaftlich erzeugt. Die falsche Hoffnung, durch individuelles Handeln die Macht der Konsumenten zu setzen, wird auch nicht erschüttert durch die kolportierten Einsichten, dass der Stoffbeutel nicht ökologischer ist als die Plastiktüte, das Fleisch vom lokalen Metzger nicht ökologischer als die Tiefkühlware aus Neuseeland. Stattdessen pflegt das Ressentiment gegen die Industrie, die Fetischisierung frühmoderner Produktionsweisen, dem Ideal des Kleinwarenproduzenten. Das Klein- und Regional unproduktiver und ressourcenintensiver ist als groß und industriell, ficht es nicht an. Wie von Zauberhand verträgt sich die Ideologie individuellen Konsumverzichts auch noch ideal mit der auf Lohnverzicht, das heißt durch Konsumverzicht erkauften Exportorientierung deutscher Kapitalsouveränität, denn irgendwo müssen die Waren schließlich gewinnbringend verkauft werden, will man nicht eine ernsthafte gesellschaftliche Krise in Kauf nehmen, die die Forderung beispielsweise nach einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes bis 2025 auf null bedeuten würde. Nicht allein das nützliche Produkt selbst, sondern die Produktionsweise, die Warenförmigkeit des Produkts führt zu dem ungeheuren Energieaufwand, den die Klimaschützer beklagen. Zwar wäre es technisch längst möglich, die Arbeit in automatisierter Produktion langlebiger Güter weitgehend abzuschaffen, wegen der doch täglich Abermillionen von Menschen mit dem Auto zu ihrem Arbeitsplatz kommen müssen, um einen Großteil ihrer Lebenszeit für gesellschaftlich unnütze Arbeit zu verbrauchen. Ohne diesen absurden Zwang zur Produktivität, dessen Skandal darin besteht, nicht nur die äußere Natur, sondern auch die innere Natur des Menschen zu unterwerfen, wäre der CO2-Gehalt der Atmosphäre kaum ein Problem. Die ökologische Verzichtsethik denkt den Menschen jedoch gänzlich als Konsumenten und schert sich kaum um das gesellschaftliche Verhältnis, in dem um der Produktion willen produziert wird. Die Verzichtsethik ist selbst ein pseudomoralisches Produktionsverhältnis, die Produktion des guten ökologischen Gewissens. Es wäre noch harmlos, wenn es ihr nur um den selbstgenügsamen Genuss der narzisstischen Gewissheit ginge, man hinterlasse in der Welt möglichst keine CO2-Fußabdrücke. Das ökologische Gewissen dient jedoch gleichermaßen zur Gemeinschaftsbildung wie zur Abgrenzung, obwohl es ahnt, wie lächerlich es angesichts der Massenproduktion von nutzlosem Schrott und weltweiten Lieferketten ist. Die Welt durch kleine Gesten retten zu wollen, trägt es solche wie eine Monstranz vor sich her. Zumindest in den Ober- und Mittelschichten macht sich derzeit gesellschaftlich unmöglich, wer sich nicht wenigstens bekennt, sich Mühe bei der Arbeit am eigenen ökologischen Gewissen zu machen. Weil aber fast alle hier und da doch nicht ganz verzichten wollen, werfen sich öffentlich permanent alle gegenseitig Doppelmoral vor. Im an den anderen gerichteten Vorwurf, er möge doch seinen Verbrauch gering halten, damit meine Zukunft garantiert sei, kehrt unbewusst das Strukturmodell der Gesellschaft des Kapitals wieder. Eine Versammlung zueinander in schonungsloser Konkurrenz stehender Sozialatome. Wenn nur anklagen und kritisieren darf, wer seinen Konsum möglichst restlos auf symbolischen Verzicht einstellt, dann gilt auch umgekehrt, wer mitmacht bei der Arbeit am ökologischen Gewissen, erkauft sich damit vor allem die Ermächtigung, andere anzuklagen. Darin dürfte der gesellschaftliche Grund zu finden sein, warum gerade die ökologische Verzichtsethik von Veganismus bis Klimastreik so attraktiv für Jugendliche ist. Weil die Eltern ihren Sprösslingen nicht zuletzt auch den gesellschaftlich erzwungenen Triebverzicht beizubieten haben, sollen diese einmal gesellschaftsfähig werden, erlaubt die Selbstermächtigung zur moralischen Anklage der Eltern. Anklagen darf allerdings nur, wer bereit ist, noch rigoroser zu verzichten, als es die Gesellschaft ohnehin schon verlangt. Wer nicht völlig vergessen hat, wie mühevoll und entbehrungsreich es war, als Kind oder Jugendlicher zu lernen, täglich aufzustehen, zur Schule zu gehen und seine Hausaufgaben zu machen, bis man sich damit arrangiert hatte, dass die alltäglichen Entbehrungen nicht danach fragen, ob sie wirklich notwendig sind oder ob es nicht auch anders möglich wäre, der ahnt wohl etwas von dem Reiz anzuklagen. Für welche Zukunft sollen wir lernen, wenn wir keine haben? Weil es nämlich in der Zukunft nur immer so weitergeht, wenn auch nicht mehr für die Liebe der Eltern, aber doch ebenso unerbittlich. Gäbe es wirklich gar keine Zukunft, dann entfiele auch das zeitliche Schema allen Triebverzichts. All das frühe Aufstehen, die Mühen um gute Noten und das Gymnasium, die die gegenwärtige Elterngeneration angesichts des tendenziellen sozialen Abstiegs der Mittelschichten mehr als jemals eine Generation vor ihr eingefordert haben, damit aus ihren Sprösslingen später mal etwas wird, erwies es sich als völlig sinnlos. Und wer dann auch noch den Eltern vorwerfen kann, sie selbst hätten ausgerechnet durch mangelnden Verzicht auf Autofahrten, Flugreisen und Fleischverzehr zu verantworten, dass ihre Sprösslinge keine Zukunft haben, der hat eigentlich seine Eltern zumindest moralisch restlos desavouiert. Und doch erweist sich die gegenwärtige Klimaschutzbewegung weniger als Generationenkonflikt, vielmehr als dessen Versöhnung. Selten wurde eine Jugendbewegung derart kritiklos von der erwachsenen Generation geadelt, wie die Fridays for Future. Sie sind die ideale Projektionsfläche für eine gemeinschaftsstiftende Bewegung, eben weil das Neue dieser Bewegung einerseits darin besteht, die Diskussion um den Klimawandel, deren gesellschaftliche Relevanz sich vor allem auf die oben angesprochene Verzichtsethik reduziert, zu politisieren und damit aus dem Bereich des privaten Konsumverhaltens herauszuholen. Zugleich treten sie aber so apolitisch auf, dass sie sich scheinbar jedem politischen Streit und damit auch jeder politischen Kritik entziehen. Einspruch scheint schon alleine angesichts der drohenden Apokalypse unangebracht. Und wer wollte schon Kindern und Jugendlichen schlechte Absichten unterstellen? Ihrer politischen Logik nach ist die Klimaschutzbewegung allerdings geradezu autoritär-technokratisch. Welchen Sinn hat es, in der Schule Fakten zu lernen, wenn die wichtigsten Fakten, belegt durch die modernste Forschung eben dieses Bildungssystems, unseren Politikern und unserer Gesellschaft offenkundig nichts bedeuten? Wir kennen schon sämtliche Fakten und Lösungen. Beides Zitate von Greta Thunberg. Bemerkenswerterweise stellt die Klimaschutzbewegung selbst gar keine eigenen Forderungen, sondern fordert vor allem, dass die Politik endlich auf die Experten hören solle, die doch schon alle Lösungen parat hätten. Dabei erweist sich das Verständnis von Natur als identisch mit dem politischen Ideal. Beides soll sich auf fugenlose Naturnotwendigkeit reduzieren. Solange ihr nicht anfangt, euch darauf zu konzentrieren, was getan werden muss, statt auf das, was politisch machbar ist, gibt es keine Hoffnung, so Greta Thunberg. Allerdings, Grundrechte und nationale Souveränität sind kein Naturgesetz. Genau wie das falsche Verständnis eines Naturrechts, das nie ohne den Staat auskommt, der diese Natur ins so gar nicht natürliche Recht setzt, setzt die Klimaschutzbewegung darauf, dass eine Beschwörung des Weltendes und Anrufung des Staates zum Sachwalter der Zukunft schlechthin schon diejenigen staatlichen Kräfte entfesseln wird, die sonst durch inneres Recht und internationale ökonomische Abhängigkeiten zwischen den Staaten gebremst werden. Aber man kann die Expertenautokratie der Bewegung nicht bejammern und dabei die Tatsache verschweigen, dass sich das Recht aus der Gewalt seiner Herrschaft speist und diejenige Abhängigkeit von der Produktion unterhält, die wir unsere Freiheit nennen. Thunberg ist gewiss nicht die Erste, die für den Fortgang der Verhältnisse die Unterdrückung dieser Freiheit bemüht. Der grüne Kapitalismus ist in erster Linie eine Subventionslegitimation in der ökonomischen Konkurrenz der Nationalökonomien um zukünftig erwartete Absatzmärkte. Ob Photovoltaikanlagen, Windkraft oder Elektroautos. Bereits seit Jahren konkurrieren hier deutsche bzw. europäische Unternehmen, vor allem mit dem chinesischen Staatskapitalismus und den USA, mehr schlecht als recht, um die kostengünstige Produktion auf dem Weltmarkt. Weil sich die europäischen Konzerne hier marktförmig bislang kaum behaupten konnten, tritt der Staat abwechselnd in der Rolle als Subventionist, Protektionist und etwa bei der Energieproduktion auch als Konsument auf. Also gewissermaßen in der vorerst friedlichen, ökonomisch funktionalen Variante der Kriegswirtschaft. Nicht zuletzt, weil entschlossenes Handeln für den Klimaschutz Subventionen in Milliardenhöhe, nicht etwa für die deutsche Wirtschaft, sondern für das Weltklima, versteht sich, in Aussicht stellt, findet die gegenwärtige Klimaschutzbewegung so viel Zuspruch bei zahlreichen Eliten aus Politik und Wirtschaft. Doch während der grüne Kapitalismus auf die ökonomische Rationalität setzt, damit das irrationale Ganze weiterlaufen kann wie bisher, hat sich die Klimaschutzideologie längst gegenüber der ökonomischen Rationalität verselbstständigt. Während immer mehr Städte, bislang mehr symbolisch als tatsächlich wirkmächtig, den Klimanotstand ausrufen, läuft die Ideologie der Klimaschutzbewegung darauf hinaus, dass die Staaten endlich ihre Aufgabe als Beherrscher des Weltklimas wahrnehmen und damit als autoritäre Klimanotstandsregime auftreten sollen. Wie sich andeutet, lässt sich die Beherrschung der äußeren Natur des Weltklimas nur durch eine Ausweitung der Herrschaft über die innere Natur der Menschen erreichen, über deren Bedürfnisbefriedigung dann nicht mehr der zweifellos erbarmungslose Markt, sondern das Herrschaftspersonal, ob mit oder ohne Expertenrat, des künftigen Klimaregimes entscheidet. Das wird ohne autoritäres Durchgreifen gegen innere Feinde, die bei der großen Gemeinschaftsaktion von Herrschenden und Beherrschten zur Rettung des Weltklimas nicht mitmachen, oder einfach nur Produkte an den Lebensmittelzuteilungen des Staates vorbei anbieten, kaum möglich sein. Und was sind schon einzelne, ja, hunderttausende Menschenleben gegen die universale Bedrohung der Zukunft des Planeten? Da auch all die Entbehrungen und eigenen Opfer für das Klima wirkungslos bleiben, solange andere Staaten nicht mitmachen beim Weltenretten, wird man auch den äußeren Feinden notfalls militärisch beibringen müssen, dass es um unser aller Zukunft gehe. Die Folgen des Klimawandels mögen fürchterlich sein. Noch fürchterlicher aber könnten die Folgen einer politischen Herrschaft sein, von deren entschlossenem Handeln in einer grenzenlosen Mission es abhinge, ob es überhaupt eine Zukunft gäbe. My message is that we will be watching you. This is our world. Be up here. I spent back in school on the other side of the ocean. Yet, you are to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. Der fragmentierte Weltgeist braucht junge Gesichter, will er sich progressiv darstellen. Es ist die Zeit der Kinderaktivisten, jener Avantgarde des authentischen Protestes. Sei es nun Greta Thunberg, die zum Gesicht des Schülerstreiks gegen den Klimawandel avancierte, oder Genesis Butler, die als kindliches Maskottchen einer Kampagne dient, die den Papst in der Fastenzeit zum Veganismus bekehren will. Oder die Schüleraktivisten der Douglas High School in Parkland, Florida, die nach einem Amoklauf an ihrer Schule für schärfere Waffenverbote demonstrieren. Schülerproteste sind medienaffin. Das macht sie für interessierte Erwachsene, die es ahnen, selbst noch in ihrer Abwehr, so interessant. Ein Schulstreik ist zwar im engeren Sinne kein Streik, es wird aber suggeriert, es werde gestreikt, also etwas Ernsthaftes unternommen. Jeder Versuch zu erklären, es sei irgendwie doch ein Streik, da in der Schule schließlich die Arbeitskraft gebildet oder geformt werde, verkennt, dass Bildung in den wenigsten Ländern kostenlos ist, sondern in der Regel ein Gut darstellt, für das gezahlt werden muss. Gerade hier erweist sich der sogenannte Streik als das, was er ist, ein Boykott. Selbst der Umweg über die Schulpflicht, auch in der bürgerlichen Gesellschaft eine späte Errungenschaft, weist den Friday for Future als Protestform der Postmoderne sowie des globalen Nordens aus. Wenig überraschend entpuppt sich der Global Climate Strike for Future als erste Weltprotest. In der Tageszeitung hat man das mediale Potenzial Gretas erkannt und beeilt sich, die junge Aktivistin sehr ernst zu nehmen. Viele bezeichnen Greta Thunberg als Kind, um sie und ihr Anliegen zu verniedlichen. Aber sie ist eine junge Frau. Dabei scheint es nicht zu stören, dass sie selbst immer wieder betont, ein Kind zu sein. In ihrem Herkunftsland, zur Frau des Jahres gewählt, verkündete Thunberg, die für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde, und dass ich so jung bin, ist auch lustig. Ich bin ja weiterhin ein Kind. Es kann kaum geleugnet werden, dass gerade das jugendliche Alter und die kindliche Erscheinung Thunbergs maßgeblich zu ihrer Popularität beitragen. Das bedeutet aber nicht, dass die jungen Aktivisten den in den Medien geführten Debatten nicht gewachsen wären, die zumeist derart unterkomplex sind, dass selbst Kinder und Jugendliche sie führen können, ohne dass damit ein Niveauverlust einhergehen würde. Thunbergs Popularität zeigt vielmehr, dass der Rollentausch längst stattgefunden hat, wenn Kinder ihren Eltern vorgeben, was sie essen, wohin sie reisen und was sie kaufen dürfen. Das, was ehemals ein Privileg der Elterngeneration war, nämlich den Nachwuchs zu Verzicht, Mäßigung und verantwortungsvollem Handeln zu bewegen, ist nunmehr ein Druckmittel in der Hand von Schülern geworden. Keinesfalls soll hier geleugnet werden, dass zahlreiche Kritiker tatsächlich völlig daneben greifen. Den Parkland-Schülern wurde unterstellt, sie seien Schauspieler. Auch Henrik M. Broder, der Gretas Einsatz als Kindesmissbrauch zu tarnen versuchte, argumentiert nicht nur einigermaßen gemein, sondern auch grundlegend falsch. Völlig unterschätzt er die symptomatische Eigeninitiative einer in der Aufmerksamkeitsökonomie aufgewachsenen Generation. Auch und gerade die Pathologisierung von Greta als psychisch gestört ist ebenso denunziatorisch wie falsch. Schließlich ist die Teenagerin vor allem eine typische Vertreterin einer Generation, die sich nicht zufällig einen Sheldon Cooper zum Idol erwählt. Es ist eine Generation, die sich engagiert, indem sie beispielsweise im Elternhaus herumläuft und das Licht ausschaltet, um das Klima zu retten, anstatt anzufangen zu rauchen, Alkohol zu konsumieren, eine Leine zu ziehen oder die beleuchtete Nacht etwas länger zu erkunden als erlaubt. Greta Thunberg und Genesis Butler sind Vertreterinnen einer Generation, die anstatt gegen die Regeln der Erwachsenen zu verstoßen, diesen noch mehr Regeln diktiert als umgekehrt. Wenn überhaupt, wäre also ein Missbrauch durch Kinder zu kritisieren, welche antreten, die verwaltete Welt noch mehr und tiefergehend zu verwalten. Oder in den leider völlig glaubwürdigen Worten Thunbergs im Interview: Manche Menschen behaupten, meine Eltern hätten mich Gehirn gewaschen. Aber es war umgekehrt. Ich habe meinen Eltern das Gehirn gewaschen. Ich habe sie überzeugt, nicht mehr zu fliegen und kein Fleisch mehr zu essen. Und sie schmunzelt. So erinnern viele der neuen politischen Jugendstars an jene Kinder linker Eltern, die im pubertären Protest ankündigen, Polizist statt Punker werden zu wollen, letztlich aber doch eine Karriere als Sozialpädagoge beginnen, worin beide Seiten wunderbar aufgehoben sind. Diese Teenager sind kleine Erwachsene. Dies zieht sich bis in den Duktus, wenn die damals 10-jährige Genesis Butler auf die Frage, warum sie vegane Aktivistin geworden sei, mit der den Memoiren einer 80-Jährigen entnommen klingenden Formulierung antwortet: I think mostly I just love animals so much, I've loved them my whole life. Angesichts solcher Kinder wird selbst die restlos entsexualisierte und von Verlagsseite um Unsittlichkeiten bereinigte Pippi Langstrumpf plötzlich zu einem Inbegriff widerständiger Kindheit. Jeder Impuls von Kritik ist infantil, sei es der kindliche Gerechtigkeitssinn, welcher das gerade verinnerlichte Äquivalenzprinzip radikal zur Anwendung bringt und somit zum Telos des gerechten Tausches wird, oder selbst noch der Trotz gegen das Realitätsprinzip als solches. Wer diesen Impuls aber nie überschreitet, wird ebenso wenig Kritik üben wie jemand, der jene Kindheit komplett hinter sich lässt. Adorno betonte, dass der Kritiker vor die Wahl gestellt sei, auch ein Erwachsener zu werden oder ein Kind zu bleiben. Und hat in der vermeintlichen Wahl die Antwort schon mitgeliefert. Der Kritiker bleibt in sehr spezifischer Weise etwas Drittes oder in den Worten desselben Denkers an anderer Stelle: Nicht erwachsen werden, ohne infantil zu bleiben. Für heutige Generationen hingegen, die jenen Kontrast zwischen infantil und erwachsen kaum mehr kennen, ist Greta als eine Jugendliche, die aussieht wie ein Kind, aber redet wie eine Erwachsene, in der Tat das perfekte Symbol. Dennoch hat das Gerede von der Instrumentalisierung ein Moment von Wahrheit, das auch Linke kaum leugnen würden, ginge es beispielsweise um die Kinder, die beim Marsch für das Leben neben ihren Eltern mitlaufen müssen. Immer scheint nur die Gegenseite zu instrumentalisieren. Dabei lautet die grundsätzliche Frage: Wer bekommt die große Bühne? Denn auch weiterhin liegen Produktionsmittel und Medienkapitalismus in den Händen der Erwachsenen. Dem zum Trotz umgibt die aktiven Schüler eine Aura der Unmittelbarkeit, geprägt von kindlich-jugendlicher Reinheit. Folgerichtig machen sich Politiker wie Emmanuel Macron oder Frank-Walter Steinmeier die als Engagement gepriesenen Streiks zu eigen und stellen sich demonstrativ auf die Seite der Schüler. Dass die angeblich so rebellischen Schüler die ausgestreckten Politikerhände gerne schütteln, auch das gehört zu den Besonderheiten dieser Protestbewegung. Werden wir unseren Kindern in die Augen blicken können, wenn wir nicht auch unsere Klimaschuld begleichen? Fragte Macron in einer Europarede, ganz im Stil der Überbietungsrhetorik der jungen Klimaaktivisten. Schließlich möchte auch der wegen seines hedonistischen Lebensstils in die Kritik geratene Staatschef keinesfalls zu jenen Politikern gehören, die von Thunberg als die größten Verbrecher aller Zeiten geschmäht werden. Man muss sich schon sehr anstrengen, um die darin implizit enthaltene Botschaft nicht wahrzunehmen. Deutlicher wurde der Politiker Michael Kramer von den Grünen, als er verkündete: Es gibt Leute, die leugnen den Klimawandel. Es gibt Leute, die leugnen den Holocaust. Es gibt Leute, die leugnen, dass Feinstaub und Feinstaubpartikel und CO2 und Stickoxide gesundheitsschädlich sind. Das gehört dazu. Noch etwas expliziter wurde der Tagesspiegel um Brasiliens Präsidenten zu charakterisieren, der angekündigt hatte, den Regenwald weiter abzuholzen. Aus dem rechtzeitig, also vor Jahrhunderten entwaldeten Deutschland, kam der Hinweis, dieser Mann sei durch seinen Angriff auf die grüne Lunge des Planeten somit als Klimakiller ein möglicher Menschheitskiller. Daraus können nur folgen, nach neuerem globalem Völkerrechtsverständnis endet die nationale Souveränität eines Landes im Fall schwerster genozidaler Menschenrechtsverletzungen. Das sind die Lehren nach Auschwitz oder von Pol Pot. Eine drohende Vernichtung des brasilianischen Regenwalds müsste als Angriff auf die Zukunft des Planeten wohl die Weltgemeinschaft auf den Plan rufen. Wenn so viel auf dem Spiel steht, erübrigen sich kleinliche Fragen wie die nach dem PR-Modell der Weltenretter. Die Stockholmer Tageszeitung Svenska Dagbladet enthüllte, dass sich der von Thunberg inspirierte Klimaaktivismus längst zu einem einträglichen Geschäft entwickelt hat. Ethik, Moral und Glaubwürdigkeit gelten als wichtige Faktoren für die Vermarktung sogenannter grüner Produkte und Finanzdienstleistungen. Das machte sich auch der schwedische Geschäftsmann Ingmar Renshaug zunutze, der von sich selbst sagt, er habe Greta, die 2018 vor dem schwedischen Reichstag ihre freitägliche Demonstration abhielt, entdeckt. Er fotografierte und filmte die Teenagerin und brachte das professionell aufbereitete Material über die sozialen Medien und firmeninterne Kanäle in Umlauf. Später bewarb er mit ihrem Namen seine 2017 gegründete Aktiengesellschaft We Don't Have Time, deren Geschäftsziel es nach eigenen Angaben ist, virale Umweltinhalte zu generieren, die aber auch mit dem Handel von CO2-Zertifikaten in Verbindung gebracht wird. Thunberg, deren Konterfei regelmäßig die Werbeprospekte der Aktiengesellschaft zierte, wurde zudem in den Vorstand seiner Stiftung berufen. Nach Bekanntwerden der Verbindung durch die Recherchen der Zeitung beendeten die Schülerin und der Geschäftsmann im Januar 2019 ihre für beide Seiten überaus erfolgreiche Zusammenarbeit. Greta Thunberg hatte es mit professioneller Unterstützung längst zu internationaler Bekanntheit gebracht. Das junge Unternehmen We Don't Have Time, eine Aussage, die wohl jeder Börsianer sofort unterschreiben wird, hatte es mit Gretas Unterstützung geschafft, Aktien im Wert von 10 Millionen Kronen, knapp 1 Million Euro, auszugeben. Geschadet hat die zeitweilige Verbindung in die Finanzwelt dem Image der jungen Aktivistin im Übrigen nicht. Thunberg macht in einer Zeit, in der die Schule zu schlecht ist, um noch etwas vom alten Versprechen zu bewahren, und noch zu gut, um wirklich auf die Leere und Gehaltlosigkeit des heutigen Berufslebens vorzubereiten, schlichtweg alles richtig. Sie wird im Zuge ihres Protests mehr und früher wichtige Kontakte, zum Beispiel zu Bono und Christine Lagarde, knüpfen, mehr Softskills erwerben als ihre Schulfreunde bei deren späteren Praktika in einer Unterabteilung der Umweltagentur der EU oder einer regionalen Initiative. Sie lernt, ein Thema, ein Gesicht und einen Namen zu einer Marke zu verschmelzen. Sie lernt alles, was man hierzulande braucht für eine Karriere im vereins- und stiftungsangereicherten Feld zwischen Linksradikalismus und internationalem Währungsfonds. Wir schwänzen nicht, wir sind aktiv, heißt es immer wieder von Seiten der hyperaktiven Protestschüler. Keine Frage. Heutige Bildungsinhalte und Systeme führen den Einwand, die Schüler mögen lieber zur Schule gehen und etwas Gescheites lernen, um die Welt zu verändern, in der Tat selbst höchst praktisch und tagtäglich ad absurdum. Leistung aber würde am ehesten noch verweigern, wer sich angesichts der Wahl zwischen Schulbank und Klimaprotest für das Kino, die Kneipe oder den neuen Roman Wellbecks, also den Konsum, entscheidet. In jener Sphäre nämlich bildet sich, was man im Idealfall Geschmack nennen kann. Greta, welche am laufenden Band von unserer Zivilisation palavert, im selben Zuge aber Essen nur als Treibstoff verstehen kann, beweist damit nur das Fehlen jeglicher Urteilskraft. Gestillter Hunger und Geschmack verhalten sich zueinander wie Sicherheit und Freiheit. Wobei selbst Immanuel Kant schon anmerkte, dass der Geschmack erst nach der Sättigung des Hungers komme. Inhaltlich propagiert die von Thünberg angeführte Bewegung vor allem eine Moral des Verzichts, die einen asketischen bzw. nachhaltigen Lebensstil zum Ideal erhebt, der weniger dafür bewusste Flugreisen und viel veganes Essen umfasst. Dazu passt die durchaus populistische Aussage Thünbergs. Einige Leute sagen, dass ich studieren sollte, um Klimawissenschaftlerin zu werden, damit ich die Klimakrise lösen kann. Aber die Klimakrise ist bereits gelöst. Wir haben bereits alle Fakten und Lösungen. Alles, was wir tun müssen, ist, aufzuwachen und uns zu verändern. In keinem der Proteste geht es gegen die kapitalistische Produktionsweise, sondern, wenn überhaupt, um Schönheitskorrekturen, respektive die zeitgemäße Fortführung dieser durch bessere, veränderte Menschen. Diese Leute da draußen, und was wollen die hier? Das sind nur einige dieser radikalen Umwelthainis, die um jeden Preis Randale machen wollen. Die sind völlig ungefährlich, Sir. Das ist nicht wahr. Diese Leute haben uns in Indonesien sehr geschadet. Ja. Der 2010er Jahre hat sich ein neues Ritual eingespielt. Zuvor waren Klimakonferenzen eine recht öde Angelegenheit, bei der man mit großem Bedauern feststellte, dass man die früher gesetzten Ziele nicht erreicht hat und mit treuherzigem Augenaufschlag versprach, die nun gesetzten Ziele ganz bestimmt zu erreichen. Beim UN-Klimagipfel im Dezember 2018 redete Greta Thunberg zum ersten Mal vor einer Versammlung der sogenannten Internationalen Gemeinschaft. Seitdem ist ihre Predigt zu Reue und Umkehr zum festen Bestandteil des Programms geworden. Zudem versäumt es kaum ein Politiker, die Jugendbewegung für den Klimaschutz zu lobpreisen und zu betonen, wie sehr er sich von ihr inspiriert fühlt, bevor er zum Aber kommt. Das ist in den meisten Fällen wahrscheinlich keine Heuchelei, ebenso wenig wie die dem Aber folgende Rechtfertigung, mehr als das Beschlossene sei für den Klimaschutz nun einmal derzeit nicht machbar. Doch in der Politik, wie überwiegend auch in der Klimaschutzbewegung, wird die Lösung in umweltfreundlicheren persönlichen Konsumentscheidungen und größeren Anstrengungen bei der Durchsetzung jener marktwirtschaftlichen Lenkungsmaßnahmen gesehen, die allein als statthaft gelten. Umverteilung von Subventionen, Einführung eines CO2-Preises und Schaffung künstlicher Märkte, etwa für den Emissionshandel. So effektvoll das Auftreten Greta Thunbergs in New York auch gewesen sein mag, ohne eine Strategie, die das Geforderte mehr und schneller konkretisiert und über eine vage Kritik an der Wachstumsideologie hinausgeht, wird die Klimaschutzbewegung weitgehend wirkungslos bleiben. Die dürftigen Ergebnisse der bisherigen Klimapolitik zeigen, dass es ohne erhebliche Eingriffe in die Produktion nicht gelingen wird, die CO2-Emissionen ausreichend zu senken. 100 Unternehmen waren den Berechnungen des Carbon Majors Report zufolge für 71% des globalen Ausstoßes von Treibhausgasen zwischen 1988 und 2015 verantwortlich. Dies verweist auf zwei bislang kaum diskutierte Probleme. Vom Export fossiler Brennstoffe abhängige Regierungen wie die der Golfmonarchien und Russlands, überwiegend Diktaturen oder Autokratien, haben, was auch immer sie behaupten oder unterschreiben, kein Interesse daran, sich ökonomisch zu ruinieren. Sie sind zudem weitgehend resistent gegen Protestbewegungen, ebenso wie China, dessen staatskapitalistische Industriepolitik zwar in einigen Bereichen, wie der Einführung der Elektromobilität, fortschrittlicher ist als die des Westens, aber noch für viele Jahre die Nutzung von Kohlekraftwerken vorsieht und diese in großem Maßstab exportiert. Globale Klimapolitik muss auch Demokratisierungspolitik sein, um zumindest die Voraussetzung für wirksame Maßnahmen zu schaffen. Wer diese Voraussetzung nutzen will, wird sich auf Dauer nicht davor drücken können, die möglichen Folgen der gängigen Klimaschutzpläne zu reflektieren. Diese basieren im Wesentlichen darauf, den CO2-Preis zu erhöhen. Stiege der tatsächlich in dem für den Klimaschutz notwendigen Maß, würde dies unzählige Unternehmen und ganze Branchen in die Pleite treiben. Davon spricht man nicht gern. In der etablierten Politik haben bislang allein einige linke US-Demokraten diesem Problem Rechnung getragen. Ihr Green New Deal sieht die Garantie eines ausreichenden Einkommens und sozialer Absicherung vor. Schafft die Klimaschutzbewegung den Schritt von der Moralpredigt zur politischen Intervention, wird sich die tödliche Umarmung durch Politik und Kapital von selbst lösen. Er ist bei der Umweltschutzbehörde. Umweltschutzbehörde, cool. Hippies, die den Planeten retten. Sieh dir doch diese Trottel bloß mal an. Sie haben sich tatsächlich freiwillig zu diesem ganzen Mist gemeldet. Aus vielen guten Gründen gibt es kein allgemeines Reglement für Protestbewegungen. Das wäre autoritär und man hätte sich als junger Mensch ja selbst keines gehalten. Manchmal wünscht man sich aber doch, es gäbe so etwas wie die 10 Gebote für Protestierende. Du sollst das apokalyptische Raunen den religiösen Spinnern überlassen, wäre eines. Und wichtiger noch, du sollst die Aktionsform nicht über den politischen Inhalt stellen. Das ist in früheren Jahrzehnten bei militanten Straßenprotesten häufig geschehen. Latschdemos fanden viele radikale Linke spießig. Die Bereitschaft, sich auch mal mit Polizisten herumzuschlagen, galt als ultimativer Beweis politischer Ernsthaftigkeit. Die Frage, ob Glasbruch tatsächlich einen Beitrag zur Durchsetzung eines Anliegens leistete, war eher zweitrangig. Immerhin hätte man damals etwas mehr bieten müssen als zivilen Ungehorsam, um aufzufallen. In unserer Zeit der stromlinienförmigen Anpassung hingegen gelten Sitzblockaden schon als radikal. Und damit auch die Organisation Extinction Rebellion, denn deren Mitglieder und Anhänger setzen sich gerne auf Straßen. Politische Inhalte spielen bei dieser Bewertung keine Rolle. Das allerdings ist weder Bosheit noch Versagen der Medien, denn bei Extinction Rebellion gibt es keine Inhalte. Die Organisation formuliert keine konkreten Forderungen. Die Blockaden sollen vielmehr Bevölkerung und Politiker bewegen, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Worin dieses Mehr bestehen soll, wird nicht verraten. Extinction Rebellion ist es offenbar wichtiger, auf der richtigen Seite zu stehen und dies aller Welt zu zeigen. In der Bereitschaft, sich den in westlichen Staaten im Übrigen nicht allzu großen Risiken einer Sitzblockade auszusetzen, konstituiert sich eine denkfaule Avantgarde, die nicht weiß, wo sie hin will. Die vermeintliche Rebellion ist ein mobiler Kirchentag zur moralischen Selbstbeweihräucherung und Gruppentherapie. Vielen dreht sich der Magen um, wenn die Radikalerinnen und die ganz radikalen Klimaschützer zu Aktionen des zivilen Ungehorsams aufrufen. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Joan Baez, Heinrich Böll, Walter Mossmann, die Frauen gegen das Atomkraftwerk Wühl und die Instandbesetzerbewegung würden müde lächeln, wenn sie sehen könnten, wie der zivile Ungehorsam auf den Hund gekommen ist. Während der Friedensbewegung der 80er und 90er Jahre war er noch intakt. Es galt, gewaltfrei die Gesellschaft zu verändern. Die Repression gegen die Anti-AKW-Bewegung in Brockdorf war zwar von staatlicher Seite martialisch angelegt, führte aber nicht zu gesellschaftspolitischen Zerreißproben. Seit den Nullerjahren ist ein Schwinden des zivilen Ungehorsams als Notschrei für die Demokratie zu beobachten. Es mehren sich seither Großdemonstrationen ohne Biss, auch Latsch-Demos genannt, die am langen Arm der Regierungen fast lautlos verhungern. Der Bildungsstreik 2007 mit seinen Rektorats- und Bankbesetzungen gehörte dazu. Schon die Blockupy-Proteste waren sich des zivilen Ungehorsams unsicher und so nahmen ein paar Radikale das Heft in die Hand. Occupy in Deutschland konnte überhaupt kein Verhältnis zum zivilen Ungehorsam aufbauen. Dabei ist zumindest die Reihenfolge für den ungehorsamen Protest simpel. Zuerst alle Versuche der Änderung unternehmen. Dann den kalkulierten Rechtsbruch, gewaltlos, aber einschneidend mit vielen tausend Menschen, wie in Gorleben. Und dann mutige Blockaden von Bauern und eine kluge, beharrliche Bewegung, die schließlich mit Fukushima zum Atomausstieg führten. Inzwischen wird über zivilen Ungehorsam eher geplappert, anstatt sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Bei Attac ist er nur noch eine Luftnummer und Camp Act will davon nichts mehr wissen. Greenpeace langweilt mit faden Aktionen. Sich von Alexander Dobrindts Haus abzuseilen, wirkt lächerlich. Die Studierenden fallen als Aktivgruppe völlig aus. Bei den Protesten gegen Stuttgart 21 wollten 4000 Menschen Widerstand leisten, ganz radikal. Doch nach der ersten Polizeiaufforderung waren es nur noch 150. Noch schlimmer sind nur die Klimaaktivisten. Die schiere Ahnungslosigkeit und der Dilettantismus quellen überall hervor. Die Hamburger Studentin Luisa Neubauer, eine der Hauptorganisatorinnen der Bewegung Fridays for Future in Deutschland, will einen Flughafen besetzen und hat nicht einen Schimmer davon, dass die Vorbereitungen dafür rund 8 Monate benötigen. Die groß angekündigten Platzbesetzungen der Organisation Extinction Rebellion in Berlin waren fast alle mit der Polizei abgesprochen. Ihr Protestcamp war eine Wohlfühlwiese mit Oktoberfeststimmung. Diese Form des zivilen Ungehorsams ist eine aufgeblasene Lachnummer, zum Kasperletheater verkommen. So gerät man bärenstark ins Abseits, so diskreditiert man die Tradition des zivilen Ungehorsams. Die Gründe für diese Wehrlosigkeit liegen jedoch tiefer. Der Alltag der Menschen hat sich verändert. Wer 8 bis 10 Stunden täglich mit sozialen Medien verbringt, hat keine Zeit für Proteste des langen Atems. Auch, dass bei zivilem Ungehorsam hin und wieder das Schienbein der Herrschenden lädiert wird, gehört eben dazu. Die Prioritäten haben sich offenbar verschoben. Die Klimaaktivisten wollen lieber für einige Sekunden in die Tagesschau gelangen oder Selfies machen, anstatt zivilen Ungehorsam zu leisten. There are people out there who have become militant, some would say radical, and they're breaking the law because they think you are asleep at the switch of environmental concern, and by the time you wake up, it's going to be too late. Im Deutschen wird der Begriff des zivilen Ungehorsams oft missverstanden. Das Adjektiv zivil gilt als Gegenteil von militärisch bzw. militant. Und das deutsche Verständnis dieses Wortes ist wiederum ähnlich autoritär geprägt. Im Englischen und Französischen dagegen bezeichnet Militanz eine als radikal und konsequent verstandene politische Haltung und nicht etwa ein taktisches Verhältnis zu politischer Gewalt. Auf Deutsch steht Militanz für Steine werfen und ziviler Ungehorsam für Sitzblockaden und andere gewaltfreie Formen des Protests. Spätestens dann, wenn abzusehen ist, dass letztere erfolgreich sein könnten, erklärt jemand sie zu Nötigung, somit zur Gewalt und auf diese Art irgendwie zur kleinen Schwester der als militärisch verstandenen Militanz. Wer anfängt, Rechtsstaatlichkeit zu beugen, sei es mit Boykott der Schulpflicht, Nötigung oder mit Sachbeschädigung, zersetzt das Fundament unserer Gesellschaft. In diesem Satz steckt ein ganzes Weltbild, konkret jenes des Chefredakteurs der Zeitung Die Welt, Ulf Poschardt, für den Fridays for Future, Ende Gelände und die G20-Riots folglich alle nur Versuche sind, unsere Gesellschaft zu zerstören, beziehungsweise ihm seinen Porsche wegzunehmen. Ähnlich argumentierten US-amerikanische Konservative in den 50er und 60er Jahren gegen die schwarze Bürgerrechtsbewegung, als diese mit gewaltfreiem zivilen Ungehorsam das System der Segregation bekämpfte. In der Debatte über die neue Klimabewegung tauchen immer wieder die Begriffe Untergang, Apokalypse und Notstand auf. Der Untergang nahe, die Apokalypse stehe kurz bevor. Man fordert den Klimanotstand, wo Parlamente ihn nicht längst ausgerufen haben. Das schockiert und macht Angst. Und diese wiederum verdichtet sich in Untergangsbildern, welche oft den Ursprung der Angst selbst verdunkeln. Die Konstruktion des Schreckens als ein kommendes Unheil verbindet die neue Klimabewegung mit früheren Umweltbewegungen. Die Szenerie, in der sich deren Untergangsangst bewegt, hat die Gruppe Nevermore in der Broschüre »Mein Freund, der Untergang« zu fassen versucht. Darin kritisieren sie, wie sich die Angst der Einzelnen vor dem Untergang in einem apokalyptischen Bewusstsein niederschlägt und im Spektakel des Untergangs zum Kitt der kommenden Gesellschaft wird. Die Thesen zur Verquickung von Wahnsinn und Realität sollen kurz angeführt werden. Bereits in den 70er Jahren war das Bild einer ausgelöschten Menschheit Antrieb für Massenmobilisierungen sozialer Bewegungen der Bundesrepublik. Seitdem kehrt diese Vorstellung periodisch wieder. Sie hat eine Vorgeschichte, den religiösen Evergreen der Apokalypse. Wo dieser jedoch noch mit Erlösungserwartung verknüpft war, da blieb den Säkularen nur die ultimative Katastrophe ohne Rettung. Günther Anders sprach daran angelehnt von einer möglichen Apokalypse ohne Reich. Statt dem Himmelreich durch Rettershand drohte das reine Nichts durch Menschenhand. Das Bild einer Menschheit, geeint vor dem Untergang, wurde in den Krisendiskursen der sozialen Bewegungen weitergetragen. Vom Irren, der die Erde per Knopfdruck atomar auslöschen kann, hat sich die Angst verschoben zu dem, der seine eigene Zukunft und die der Erde förmlich verbrennt und am CO2 erstickt. In diesen Szenarien verlieren sich die realen Unterschiede zwischen den Menschen durch Ausbeutung und Herrschaft in einer abstrakten Menschheit. Die verheerenden Auswirkungen dieser Gesellschaft lasten freilich nicht auf dem Rücken des Menschen, sondern auf denen, die bereits jetzt im Dreck leben müssen. Die spätmodernen Angstmetaphern des Untergangs entspringen der Realität der kapitalisierten Gesellschaft, für die der Einzelne nichts, die Akkumulation von Kapital dagegen alles ist. Nicht nur ist jeder Einzelne ersetzbar, sondern darüber hinaus ist ein wachsender Teil der Weltbevölkerung vom Standpunkt der Verwertung aus schlicht überflüssig. Nicht nur führt diese Gesellschaft einen Krieg gegen ihre eigenen Möglichkeiten, sie hat ein Destruktionspotenzial angehäuft, das alles Lebendige auslöschen könnte. Wo die gesellschaftliche Debatte sich jedoch von der Kritik an Herrschaft und Ausbeutung löst, ebnet sich der Horizont einer radikalen Veränderung ein. So erscheinen die falschen Verhältnisse als ewige Konstante, ihre Probleme unumgänglich. Die reale Angst der Menschen vor der Gesellschaft, wie sie ist, und davor, wozu sie fähig ist, verschiebt sich auf den Menschen an sich, der zum Feind, zum Schädling wird. Die Untergangsbilder der 70er Jahre wurden durch ökonomische Einbrüche verstärkt. Die Gefahren durch menschengemachte Destruktionsmittel und durch Krisen, die die Gesellschaft durch ihre eigene Dynamik erzeugt, zogen wie dunkle Wolken über der Zukunft auf. Spätestens damals war es auch im Massenbewusstsein mit dem Fortschrittsglauben nicht mehr weit her. Mehr noch als die Hoffnung auf stetige Verbesserung kam die Hoffnung auf die Zukunft selbst ins Stocken. Die 70er Jahre waren jedoch auch ein Spielfeld des Krisenmanagements. Sie produzierten ideologischen Kitt. Die kommende Krise wurde als Krise der Menschheit deklariert, die nur mit einer nie gekannten Anstrengung abgewendet werden könne. Vereint stünden alle zusammen gegen ein drohendes, schreckliches Ende. Die so gezeichneten Untergangsbilder sollen Schrecken erzeugen, mit dem Ziel, eine Bewegung zu mobilisieren, welche den Untergang abwenden soll. Die Bilder selbst sind also reines Mittel zum Zweck. Längst hat sich die um ihre Zukunft bangende Gesellschaft dahingehend dynamisiert, dass sie im stets drohenden Untergang ihre eigene Gegenwart samt deren Herrschaftsmechanismen reproduziert. Der Schrecken vor dem Ende ist zum Schrecken ohne Ende geworden. Der stets drohende Verlust der Zukunft gerinnt zu einer absoluten Gegenwart. Wo die Krise der 60er Jahre noch eine paralysierende Wirkung hatte und eine Krise der Gesellschaft des Spektakels bewirkte, hat sich die Krise in den 70ern selbst in ein Spektakel verwandelt, das zu mobilisieren vermag. Das Spektakel des Untergangs. Ein würdiger Nachfolger des Fortschrittsglaubens, in dem das Negative der drohenden Gefahr zum Positiven der rettenden Gemeinschaft verkehrt wird, verkehrt sich auch die Angst vor der Zukunft zum Kitt der Gemeinschaft. Diese will freilich von Klassen und Herrschaft nichts wissen, kennt dafür aber gute und schlechte Konsumenten und Bürgerbeteiligung. Und so sammeln sich die linksdrehenden Pfaffen einer Politik der Zukunft im Glauben an ein kommendes Unheil. Selbst die Spitze der Grünen fordert auf deren Parteitag »Change the system, not the climate«, um die Herrschaft nachhaltig aufzuhübschen. Den Slogan »System change, not climate change« stützen solide Argumente, so lautet ein Einspruch angesichts des Revivals des Ökosozialismus. Fraglich dürfte der kritische Gehalt des Slogans sein, wenn sich alle großen Gruppen der neuen Klimabewegung von Fridays for Future, Ende Gelände und Extinction Rebellion bis hin zu den Grünen auf diesen beziehen können. Die Bedeutung scheint so schwammig wie die Abgrenzung der Gruppen voneinander. Die kryptoreligiöse Performance einzelner Gruppen jedenfalls ist weit mehr als ein makaberes Randphänomen, nämlich theatralischer Ausdruck davon, dass die Untergangsvision längst zum Stahlbad geworden ist, das durchzustehen Mehrwert erhoffen lässt. Beautiful place. Und doch hat der Einspruch sein Recht. Gruppen wie Extinction Rebellion wollen nicht den Untergang, sie beschwören nur die Angst vor dem nahen Ende, um der tröstlichen Versicherung willen, die herrschende Ordnung werde bis zum Ende aller Zeiten dauern. Und eher noch werden sie die Welt selbst in Stücke schlagen, als sich die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Die Angst vor dem Untergang wird Mittel zum Zweck. Sie soll beleben, wie Luisa Neubauer von Fridays for Future formulierte. Jem Bendel, der Gründer des Institute for Leadership and Sustainability, rät im Handbuch von Extinction Rebellion sogar zur tiefen Anpassung an den drohenden Kollaps und zur kollektiven Beschäftigung mit dem Tod, um ganz im Jetzt anzukommen und den Aktivismus effektiver zu machen. Vor diesen Leuten und der Welt, wie sie ist, kann man sich gar nicht genug fürchten. Zuallererst für diejenigen, die heutzutage schon kaum Luft zum Atmen haben, ist zu hoffen, dass sich zukünftig andere Kräfte werden durchsetzen können. Kräfte, die mit der Angst nicht hantieren, sondern sie abschaffen wollen. Die dem Spektakel des Untergangs und allen anderen Formen der Herrschaft des Menschen über den Menschen und die Natur den Garaus machen wollen. Tief im Wald zwischen Moos und Farn, da lebte ein Käfer mit Namen Karl. Sein Leben wurde jäh gestört, als er ein dumpfes Gurren hört. Lärmende Maschinen überrollen den Wald, übertönen den Gesang der Vögel schon bald. Mit scharfer Axt fällt man Baum um Baum, zerstört damit seinen Lebensraum. Und damit gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Heute Teil einer Jugendbewegung sein. Ein Band aus Asphalt breitet sich aus, fordert die Natur zum Rückzug auf. Eine Blume, die noch am Wegesrand steht, wird einfach zugetiert. Karl ist schon längst nicht mehr hier, ein Platz für Tiere gibt's da nicht mehr. Dort, wo Karl einmal zu Hause war, waren jetzt Käfer aus Blech und Stahl. Karl, der Käfer, wurde nicht gefragt. Heute haben wir Beiträge gehört von Jörn Schulz, Felix Klopotek, Alex Struve, Jan Stich, Georg Seslen, der Initiative Sozialistisches Forum, Paulette Gänzler, Peter Grottian, Karl Melchers und der Gruppe Nevermore. Wer sind diese Leute da draußen und was wollen die hier? Das sind nur einige dieser radikalen Umwelthainis, die um jeden Preis Randale machen wollen. Die sind völlig ungefährlich. Sogar. Das ist nicht wahr. Diese Leute haben uns in Indonesien sehr geschadet. Ja. Hippies, die den Planeten retten. Sieh dir doch diese Trottel bloß mal an. Sie haben sich tatsächlich freiwillig zu diesem ganzen Mist gemeldet. Und damit verabschiedet sich auch Sachzwang FM bis zum nächsten Mal.